And good morning, says Reinhard and his faithful ministry partner Daniel. Guten Morgen, sagen Reinhard und Daniel, sein treuer Mitarbeiter im Dienst. Look at this. Schau. Then he says, I've also sent Onesimus, who is from your city. Dann sagt er, ich habe auch Onesimus geschickt, der aus eurer Stadt ist. And he's also a beloved and faithful brother who will inform you of all that we are enduring. Er ist auch ein geliebter und treuer Bruder, der euch über alles informieren wird, was wir durchmachen. You know, Paul never saw the people who worked with him as people who worked under him. Paulus sah die Menschen, die mit ihm arbeiteten, nie als Menschen an, die ihm untergeordnet waren. Think about this. Denk darüber nach. That powerful apostle in today's world, he would be on top of the pyramid. Dieser mächtige Apostel wäre in der heutigen Zeit der Kopf einer Pyramide. But he didn't have a pyramid because he understood that that's not the kingdom. Aber er hatte keine Pyramide, weil er verstand, dass es im Reich Gottes anders ist. You know, Tychicus was not the guy under him, but it was his beloved brother. Tychicus stand nicht unter ihm, er war sein geliebter Bruder. And Onesimus was neither was Onesimus underneath. Onesimus war auch nicht sein Untergebener. But he was also a beloved and faithful brother. Auch er war ein geliebter und treuer Bruder. So beautiful how Paul shows his heart for the kingdom and not for his own kingdom. Es ist so schön, wie Paulus sein Herz für das Reich Gottes zeigt und nicht für sein eigenes Reich. You know, and again, Paul wants them to be informed what they are suffering, what they are enduring. Und wieder möchte Paulus, dass sie darüber informiert sind, was sie gerade erleiden und ertragen. You know, it's interesting that Paul lived his life very real and very open before the church. Es ist interessant, dass Paulus sein Leben sehr echt und sehr offen gegenüber der Gemeinde lebte. He didn't hide his heart. Er versteckte sein Herz nicht. He didn't say, ah, they shouldn't know what we are going through because that might discourage them. Er sagte nicht, ach, sie sollen nicht wissen, was wir ertragen müssen, denn das könnte sie entmutigen. In fact, in another letter he said, don't be discouraged by our suffering, but he still told them what they are suffering. In einem anderen Brief schreibt er sogar, lasst euch durch unsere Leiden nicht entmutigen. Und trotzdem erzählt er ihnen, was sie erleiden mussten. Because he knew they're all one body, they're not some great apostles and some other people who are just members. Er wusste nämlich, dass sie alle ein Leib waren. Sie waren nicht einige große Apostel und andere Leute, die einfache Mitglieder waren. And this is something that we have to understand, that the church is all about this structure. Das ist etwas, was wir verstehen müssen. In der Gemeinde geht es nur um folgende Struktur. People who are vulnerable. Menschen, die verwundbar sind. People who consider themselves partner and not in hierarchy. Menschen, die sich als Partner betrachten und keine Hierarchie haben. People who are all faithful and beloved brothers and sisters of the same body. Menschen, die alle treue und geliebte Brüder und Schwestern desselben Leibes sind. And when one suffers, all suffer. That's why he wanted them to know what they're enduring. Wenn einer leidet, leiden alle. Deshalb wollte er sie wissen lassen, was sie erleiden mussten. You know, it's incredible how he names them all individually by name. Es ist unglaublich, wie er sie alle einzeln beim Namen nennt. Now he talks about Aristarchus. Dann erwähnt er Aristarchus. Aristarchus is a fellow prisoner here with me and he sends you his love. Aristarchus ist mein Mitgefangener und lässt euch herzlich grüßen. Look at this. Schau mal. Paul did not have a one-man show. Paulus machte keine Ein-Mann-Show. He learned that, I'm sure, from Jesus because he learned the gospel of the new covenant from Jesus. Ich bin sicher, dass er dies von Jesus gelernt hat, denn er hat das Evangelium des neuen Bundes auch von Jesus gelernt. Think about me. Denk an mich. Jesus, if you would have invited him to your house for dinner, you would have invited at least 13 people. Wenn du Jesus zu dir nach Hause zum Essen eingeladen hättest, dann hättest du mindestens 13 Leute eingeladen. Probably a few more, because Mary would have probably been there, you know, and then Mary Magdalene and a few other ladies. Vermutlich sogar ein paar mehr, denn Maria wäre wahrscheinlich dabei gewesen, Maria Magdalena und einige andere Frauen. And Paul had the same kind of lifestyle. Paulus hatte die gleiche Lebensweise. He had a fellow prisoner. Er hatte einen Mitgefangenen. You know, like, hey, listen, I'm not the only one going to prison. Come on, let's go together. So etwa. Hör mal, ich bin nicht der Einzige, der ins Gefängnis geht. Komm, lass uns zusammen gehen. And you know, he sends his love. That means there was a true, sincere love among the early church. Und er lässt euch grüßen. Dies bedeutet, dass die frühe Gemeinde von echter, aufrichtiger Liebe geprägt war. Then he says, Joshua is called Justus, along with Mark, the cousin of Barnabas, also send you their loving greetings. A whole bunch of people are involved here. Dann sagt er, Jesus, genannt Justus und Markus, der Cousin des Barnabas, grüßen euch ebenfalls herzlich. Hier sind viele Menschen erwähnt. Oh, remember Mark? Oder denk an Markus. Remember Acts 16? Denk an Apostelgeschichte 16. Paul and Barnabas were called by God to serve them in a specific mission and they didn't fulfill that mission. Paulus und Barnabas wurden von Gott berufen, einen bestimmten Auftrag auszuführen und haben diese Aufgabe nicht erledigt. Because they were fighting over whether Mark should come along or not. Weil sie sich darüber stritten, ob Markus mitkommen sollte oder nicht. And Barnabas says, I'm going to take him with me. Paul said, no way, he's already let us down once. Barnabas sagte, ich werde ihn mitnehmen. Paulus sagte, auf keinen Fall, er hat uns schon einmal im Stich gelassen. So look what Paul says here. Schau, was Paulus hier sagt. You have already been informed that if Mark comes to you, you better receive him warmly. What? Receive him warmly? You've thrown him out, Paul. Wenn Markus zu euch kommt, nehmt ihn herzlich auf. Das ist euch bereits gesagt worden. Was? Ihn warmherzig empfangen? Du hast ihn doch rausgeworfen, Paulus. You know, obviously we assume that that was the Mark. Du weißt natürlich, dass wir davon ausgehen, dass es sich um diesen Markus handelt. And look what Paul says. He says, these three men are the only ones of this circumcision who have aided me here in the work of the kingdom of God. Schau, was Paulus sagt. Diese drei Männer sind die einzigen aus der Beschneidung, die mir hier bei der Arbeit für das Reich Gottes geholfen haben. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Are the only of the circumcision. Sie sind die einzigen aus der Beschneidung. Paul, who was such a lover of the Jewish people and such a devout Jew himself. Paulus, der das jüdische Volk so sehr liebte und selbst ein frommer Jude war. Even though he was a Roman citizen, but he was from the tribe of Benjamin. Benjamin, that's Jewish. Obwohl er ein römischer Bürger war, stammt er aus dem Stamme Benjamin, das ist jüdisch. And suddenly his own people are not even there to help him. Jetzt sind seine Landsleute nicht mehr da, um ihm zu helfen. But look. Doch schau. He said, these three men are the only one of the circumcision who have aided me here in the work of the kingdom of God. Er sagt, diese sind die einzigen aus der Beschneidung, die geblieben und mir bei der Arbeit für das Reich Gottes geholfen haben. And they've been a great blessing to me. Und sie waren ein großer Segen für mich. So hang on, Paul. Also warte mal, Paulus. I mean, you are counting now Mark? Jetzt nennst du Markus? Justus? Justus? And Aristarchus? Und Aristarchus. So these are the only three Jews with you. Sind sie die einzigen drei Juden, die dabei sind? What about Onesimus? Was ist mit Onesimus? What about Tychicus? Und Tychicus? Are you telling me that you in the same ministry had Jews and Gentiles? Willst du mir sagen, dass du in demselben geistlichen Dienst Juden und Nichtjuden hattest? Well, there was so much fight in the early church. Look at the Galatians. Look at even Peter. Es gab so viel Streit in der Urgemeinde. Schau dir die Galater an, sogar Petrus. Who still had that wrong idea that you have to become a Jew first before you can come be Christian. Er hatte immer noch die falsche Vorstellung, man müsse erst Jude werden, bevor man Christ werden könne. Paul showed that in Christ there's no Jew, no Gentiles, we all one body. Paulus zeigte, dass es in Christus weder Juden noch Heiden gibt. Wir sind alle ein Leib. And it's beautiful that Paul mentions the Gentiles and the Jews together as companions in the ministry. Es ist so schön, dass Paulus die Nichtjuden und die Juden zusammen als Mitstreiter im Dienst erwähnt. That looks like the church in our house. Genauso sieht die Gemeinschaft in unserem Haus aus. The American. Amerikaner. The Austrian. Österreicher. The Brazilian. Brasilianer. And even from the Brazilians, there is North and there is South, all together under one roof. Von den Brasilianern kommen einige aus dem Norden und andere aus dem Süden. Wir sind alle zusammen in einem Raum. And all wonderful companions in serving Jesus. Und wir alle sind wunderbare Gefährten im Dienst für Jesus. This reflects what it's supposed to be like. Dies spiegelt wider, wie es wirklich sein soll. See you tomorrow. Bis morgen.